Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein vertrockneter Hundekothaufen, eine Marlboro-Packung, ein Sternburg Export Kronkorken sowie ein Kronkorken ohne Markenbezeichnung. Und zu meiner unmittelbaren Umgebung hier rechts, neben dem Fernsprecher, ein schwarzes Black Rain Damenfahrrad, das hier an den Stützen eines kleinen Bäumchen befestigt ist. Darüber befindet sich an einer Stütze noch der Rest eines Aufklebers bzw. selbstgemachten Hinweisschilds. Da steht: Suche 1,5 bis 2 Zimmer, und mehr ist dann nicht mehr zu erkennen. Sowie hinter dem Fernsprecher auf einer Fensterbank eine kleine Jägermeisterflasche und ein Kronkorken der Firma Erdinger Dunkel. Und ein 2 Hinweisschilder an einer Regenrinne, ein Aufkleber mit der Aufschrift Maler und Renovieren, Renovierungsarbeiten, Entrümpelungen, Ofenabriss, Abrissarbeiten aller Art, Innen- und Außenputz, Subar Jesra GmbH. Und darunter Renovierungen und Abrissarbeiten aller Art, Hausmeisterservice, Ofenabriss mit Schubabfuhr, kostenlose Entsorgung von Metall, Keller entrümpeln, Maler- und Tapetierarbeiten, Spachtelarbeiten, Fliesen verlegen, Laminat verlegen, Innen- und Außenputz, Wohnungsauflösungen, Unterstützung bei Umzüge, Kleinumzüge und Transporte, schnell, sauber, preiswert. Und dann folgt eine Mobiltelefonnummer. Ansonsten, außer einem älteren, weißhaarigen Herrn, der aus seinem Mazda 2 Farbeimer aus dem Kofferraum entnommen hat und die jetzt in die Friedrichstraße trägt, keine besonderen Vorkommnisse erhalten.